Aufgabe 6d. Guten Morgen, Frau Schuster. Wie geht es Ihnen? Hallo, Herr Florescu. Gut, danke. Und wie geht es Ihnen? Es geht. Hallo, Frau Kuhl. Und wie geht es Ihnen? Danke, gut.